lassen sollen, weil ich halt arbeitslos bin. Mhm. Dann bin ich kurz danach in die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin eingetreten. Mhm. Das ist eine Arbeitsgemeinschaft in Deutschland, die sich sehr, sehr intensiv um dieses Thema kümmert, dass Leute, die es halt nur zum medizinischen Nutzen anwenden, nicht mehr wie Kriminelle behandelt werden und strafverfolgt werden. Ja. Und das ist auch mein Hauptproblem, dass ich halt keinen Job finde, wegen meiner Meinung und das, was ich vertrete, auch so nach außen. Also ich mache da keinen großartigen Hehl draus, dass ich sozusagen ein Kiffer bin. Ja, also ich begrüße mal eben, Axel, entschuldige mal, ich unterbreche dich, ich grüße mal eben die Fernsehzuschauer. Das Fernsehen hat sich gerade zugeschaltet. Ich grüße euch herzlich, willkommen bei Domia, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen, wie ihr hört, ich rede gerade mit Axel. Wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, die Telefonnummer lautet 0800 5678 111. Axel ist jetzt am Telefon und er spricht ein Plädoyer dafür, dass man nämlich Cannabis, sprich Haschisch, sprich Gras, für medizinische Zwecke durchaus anwenden sollte. Und er hat gute Erfahrungen gemacht bei der Behandlung seiner Asthmaerkrankung, ne? So kann man sagen. Asthma bronchial, also kein allergisches Asthma. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Asthma allergischem oder chronischem ist. Also wir wollen jetzt hier auch nicht einfach so Tipps losgeben, weil es sehr kompliziert ist und sicher in jedem Fall, man sollte das mit dem Arzt besprechen. Und du hast gerade eine Arbeitsgemeinschaft genannt, die vielleicht ganz interessant ist. Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Mhm. Und wie kommt man daran? Wo ist der Sitz? Die hat ihren Hauptsitz in Köln. In Köln, ah ja. Heißt, über die Auskunft oder so kommt man da an die Adresse, also an die Telefonnummer. Ich könnte die Telefonnummer jetzt raussuchen, aber das bringt das jetzt wird so lange dauern. Genau. Also über die Auskunft lässt sich das erfahren. Also wir haben jetzt ein bisschen dieses Mal thematisiert und ich würde mal vorschlagen, diejenigen, die daran Interesse haben, können sich ja an diese Arbeitsgemeinschaft wenden oder eben auch mit dem Hausarzt die Sache mal besprechen und darüber. Genau, man bekommt auch über die Arbeitsgemeinschaft ein Blatt von Adressen und Telefonnummern, wo sehr, sehr viele Mitglieder, die damit einverstanden sind, man dann in Kontakt treten kann. Danke für die Information und dir alles Gute. Ja. Axel, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Daniel ist dran. Daniel ist 28 Jahre. Begrüße ihn herzlich. Hallo Daniel. Mein Thema. Ja, dein Thema. Das wollte ich gerade dich fragen. Ja gut. Travestie. Wie bitte? Travestie. Travestie. Ja. Ja nun, ich bin selbst eine, ne? Mhm. Und ich lebe es in meiner Wohnung aus. Aha. Und nur ich traue mich nicht aus dem Haus. Ich war schon damals mal vor, also auch dieses Jahr noch, ne? So in Mitte Juni war ich dann in Bochum mal, ne? Da hat man so, wie ich halt an den Leuten vorbeiging, ne? Haben die mir sogar, guck mal, dann eine Transe und sowas, ne? Mhm. Also, das war auch das erste Mal, was ich das so gemacht habe, ne? Zum ersten Mal rausgegangen? Ja. Mhm. Du lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. Und seit wann hast du das so bemerkt, dass du dich gerne verkleidest oder als Frau aufbritzelst? Es fing damals an, also mit 11 Jahren, ne? Mhm. Da musste ich mich, also war ich bei meiner, also eine katholische Gemeinschaft, CVJM. Das ist keine katholische, sondern evangelische, ja, aber egal. Mhm. Und da musste ich mich als Braut verkleiden. Mhm. Ne? Und von da auf hat es sich so langsam schon aufgebaut. Also, es fing alles im CVM an. Ja, ja, richtig, aha, genau. Das wird der CVM nicht gerne hören, aber nun ist es nun mal so passiert. Ja, ja. Seitdem hast du Spaß dran gefunden, also sagen wir mal Blut geleckt. Also bei dem ich Blut geleckt habe, das war... Nee, ich habe nur festgestellt, seitdem hast du Spaß dran gefunden. Ja, seitdem, richtig, genau, richtig. Ja. Und dann hat sich das gesteigert, je älter du geworden bist. Ja, richtig, ja. Und lebst es aber, wie du gerade am Anfang gesagt hast, nur eigentlich mit der Ausnahme Bochum jetzt in deinen vier Wänden aus. Ja, richtig, genau. Wie sieht denn das, wie kann man sich das denn vorstellen? Du gehst dann einkaufen als Mann und kaufst dir Frauenkleider? Ja, richtig, dann werde ich immer Frauenkleider kaufen, ne? Hm? Und dann sage ich immer, das wäre für meine Freundin und so, ne? Hm. Wir gucken zwar auch, bitte, aber ich dachte, wieso, warum nicht? Aber du kannst die dann ja nie anprobieren. Richtig, ganz genau. Du kaufst immer noch Augenmaß so. Ja, richtig, ganz genau. Was sind das für Kleider? Ganz enge, knackige Sachen oder eher weite? Ja, lange? Das sind so knackige, enge Sachen, ne? Also das würde ich so gleich alles sieht, ne? Also es geht. Ne? Pumps hast du auch? Bitte? Ja, richtig. Wie viel Paar Pumps hast du zu Hause stehen? Zwei Paar. Zwei Paar nur? Ja. Wie oft kommt das vor, dass du dich denn zu Hause als Frau aufmachst? Also ich sag mal, jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Bist du berufstätig? Ja. Was machst du? Ich gelernter Handelsfachpacker. Was? Handelsfach? Handelsfachpacker. Handelsfach Packer. Ah, ja, richtig. Ja. Ist das dann so, dass du dann von der Arbeit nach Hause kommst, deine Arbeitsklamotten in die Ecke wirfst und die Frauenkleider anziehst? Ja, richtig, genau so ist das. Jeden Tag? Ja, ja. Und dann machst du dir deine Bratkartoffeln als Frau quasi oder so? Na ja, richtig, kann man sagen, richtig. Und behältst die Sachen dann, bis du schlafen gehst, an? Also, wenn ich mich recht schlafen will, ich mal meine Sachen wieder ab, ne? Oh, jetzt haben wir eine dicke Störung in der Leitung, Daniel. Ja? Es rauscht ganz doll. Ich glaube, wir müssen das abbrechen. Tut mir leid. Naja, ist nicht schlimm. Ich rufe gerade mal ein paar Nummer an. Wir können das nochmal versuchen, ja, aber so geht's leider nicht. Wir hören nur Rauschen. Hm? Wenn wir uns nicht mehr erreichen sollten, wünsche ich dir alles Gute und gebe dir nur den Tipp, geh raus aus deiner Wohnung. Es gibt sich im Ruhrgebiet auch eine gute Transvestiten-Szene. Ja? Such Kontakt zu anderen und Gleichgesinnten, weil nur alleine mit sich da im eigenen Saft braten ist mit Sicherheit nicht das Richtige und das Gelbe vom Ei. Mhm. Alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. Ciao. Ach, diese Funktelefone. Aber jetzt haben wir kein Funktelefon, sondern nach langer, langer Zeit mal wieder ein Bildtelefon. Und ich begrüße ganz herzlich den Wilhelm und der ist 66 Jahre alt. Richtig. Und ich grüße ganz herzlich dich, Jürgen, und meine Referenz an dich und deine Sendung. Vielen herzlichen Dank. Was ist dein Thema? Oberbegriff Intoleranz der Menschen. Ja. Mich trennen von meiner Lebensgefährtin 25 Jahre. Mhm. Das heißt, dass sie 25 Jahre jünger ist. Jünger nach unten, also. Mhm. Ja, also sie ist 41, ich bin 66. Ja. Adam Riese, 25 Jahre Unterschied. Kommt so hin, ja. Und wir haben da wirklich, drunter zu leiden. Mhm. Das heißt, dass wir angemacht werden. Sie wird angemacht, ob sie einen Vaterkomplex hätte. Von wem werdet ihr denn dumm angemacht? Oh Gott, von allen möglichen Leuten. Sei es im Freundes- und Bekanntenkreis, mit wenigen Ausnahmen. Sei es bei ihr auf der Arbeitsstelle. Ich kann das jetzt nicht über den Sender geben, wo sie arbeitet. In einer exponierten Stellung arbeitet sie. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Das werden jetzt kommenden Februar 10 Jahre. 10 Jahre schon? Und die Leute haben sich immer noch nicht dran gewöhnt? Einige haben sich denn mittlerweile dran gewöhnt. Aber es gibt immer noch einige, die ihr praktisch gesehen, wie gesagt, den Vaterkomplex andichten. Ich kann es ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen. Ich finde es vollkommen kleinkariert. Wenn sie 41 ist und du 66 und ihr euch lieb habt, ist es doch völlig scheißegal. Ich habe neulich im Fernsehen gesehen, die Frau von Johannes Heesters. Johannes Heesters ist über 90, ne? Oder 90. Und die Frau ist, was ist die, 38, ne? Oder sowas. Ein riesen Altersunterschied und sie sind glücklich miteinander. Naja, nun mag da vielleicht noch irgendwas anderes im Spiel sein. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass wir uns mögen, dass wir uns lieben. Mhm. Wir verstehen uns prächtig in jeder Beziehung. Mhm. Also das ist nicht nur, dass wir die zwischenmenschliche Beziehung, sondern auch, die andere Geschichte. Sexuell immer auch gut. Sexuell auch gut. Ja. Mhm. Keine Probleme. Wilhelm, wie reagierst du oder ihr denn darauf, wenn diese Leute euch immer und immer wieder mit blöden Sprüchen kommen? Gelassen. Gelassen. Mhm. Also ich bin Kölner. Aha. Von Geburt her. Ja. Hab dadurch eine ganz andere Mentalität. Verstehe, ja. Zweitens mal war ich auch in meinem Leben in einer Führungsposition, wollen wir es mal so hochtrabend jetzt nennen. Mhm. Und ich bin auch sehr viele Jahre im Ausland gewesen. Also es gibt wohl kaum was bis auf die Überseestaaten, was ich nicht beruflich kennengelernt habe. Dadurch habe ich einen ganz anderen Horizont. Hm. Ne? Und mir macht das nichts aus. Also gab es zwischendurch mal so am Anfang, du sagst ja seit 10 Jahren zusammen, gab es denn zwischendurch oder ganz anfänglich vielleicht mal so eine Phase, wo euch das doch was ausgemacht habt und wo du vielleicht so ein bisschen ins Schleudern kamst, nach dem Motto, na, ist das richtig, was wir da machen? Nein, ich nicht, sie wohl. Sie wohl? Mhm. Ja, und zwar war der Anstoß war halt auch ihre Mutter. Ihre Mutter ist jünger als ich. Mhm. Und da kamen die ersten scharfen Schüsse her. Mhm. Ne? Mhm. Bis dass ich irgendwann mal platzte mir der Kragen und dann habe ich zu Edeltraut gesagt, also ist meine Lebensgefährtin, ich sage, dann lad uns mal bei deiner Mutter zum Essen ein und dann sehen wir weiter. Und die hatte natürlich völlig einen Bammel, weil sie mich nun kannte und wusste, dass ich manchmal sehr impulsiv und explosiv reagiere. Ja. Und nach dem Essen habe ich dann gesagt, ich sah so, Ulla, ihre Mutter, ich sah, Ulla, sag ich, jetzt wollen wir mal Fraktur sprechen. Mhm. Sag ich, will gar nicht an deine mütterliche Brust gedrückt werden, sondern ich will einzig und alleine, dass du uns akzeptierst, mhm. so wie es ist. Sag ich, du müsstest als Mutter merken, dass deine Tochter glücklich ist und mhm. das müsste dich zufrieden machen. Hat sie es geschluckt? Lass uns zufrieden. Hat sie es geschluckt? Ja. Das ja. heißt also, im Verwandtenkreis habt ihr Ruhe? Bei ihrer Mutter schon, bei anderen weniger. Es ist also, unglaublich. Also es ist wirklich unglaublich, dass nach der langen Zeit die Leute dann nicht irgendwann sich auch an die Fakten gewöhnen. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Bitte? Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ganz einfach. Meine geschiedene Frau, die hatte mich verlassen. Und was ich nicht wusste, ihr Mann hatte sie auch verlassen. Mhm. Wir wohnten Tür an Tür. Mhm. Und sie hatte eine Uhr verloren, die gefunden wurde, und ich hatte den Auftrag, ihr die Nachricht zu hinterbringen, dass ihre Uhr gefunden worden sei. Mhm. Das habe ich gemacht, und dann sind wir ins Plaudern gekommen, wir waren ja halt Nachbarn. Also mit der Uhr fing's an. Plaudern gekommen und kackfrech, wie ich nochmal bin, ich sage, wie sieht das denn aus? Sag ich, haben Sie am Samstag was vor? Ja. Warum? Ich sage, ich möchte mal mit Ihnen ausgehen. Und so? Ich hatte mit einem dicken Korb gerechnet, aber Habt ihr Kinder? Bitte? Habt ihr Kinder? Ich habe zwei Töchter und sie hat einen Sohn. Aber ihr beide habt gemeinsam kein Kind? Nein, wollen wir auch nicht. Also mir gefällt, mit welcher Überzeugung, mit welcher Selbstverständlichkeit du davon redest und auch zu eurer Beziehung stehst. Und so muss es auch sein. Und ich finde, dass das sehr vorbildlich ist. Gut, dass du dich gemeldet hast und gut, dass wir dich auch sehen, dass man sieht, was da für ein Kerl hintersteckt. Weil es gibt ja so viele ungleiche Pärchen, was das Alter angeht, und viele haben, glaube ich, darunter zu leiden. Man darf sich da nicht unterkriegen lassen. Entscheidend ist, dass die Menschen glücklich sind. Nur darum geht es. Richtig, aber die Intoleranz, die macht mir dann halt doch zu schaffen. Mhm. Ne? Ich meine, mein Fell ist zwar an der dünnsten Stelle 10 cm dick, mhm. was diese Sache anbetrifft, aber trotzdem die Intoleranz, also ich werde immer verrückt in der Birne, wenn ich sowas mitbekomme. Mhm. Und ich sage mir, was soll das? Wir haben doch heute ein aufgeklärtes Zeitalter. Mhm. Man soll doch froh sein über jedes Paar, was keinen Anwalt braucht. Man soll froh sein über jedes Glück, was man sieht, ne, was einem begegnet. Genau. Edeltraut heißt sie, oder wie? So sieht das aus, ja. Dann grüßt du ganz herzlich die Edeltraut von mir. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir und euch alles Gute. Und bleibt so, wie ihr seid. Wir wollen es versuchen, ja. Ja, ich bin sicher. Ich bin ganz sicher. Wilhelm, alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Wenn ihr vielleicht auch stolzer Besitzer seid von einem Bildtelefon, also es soll ja immer mehr geben, dann könnt ihr euch hier bei mir auch melden. Und ihr seht ja, ihr Fernsehzuschauer zumindest, wie wunderbar das funktioniert. Ich bin ja ganz scharf darauf, euch zu sehen und euch dann auch kennenzulernen. Ihr seht mich ja jede Nacht. Und wenn ich den einen oder anderen von euch dann auch mal hier oben in meinem Bildausschnitt sehen kann, ist das schon eine tolle Sache, freue ich mich. 0800 5678 111. Die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt ist dran Alexandra. Und Alexandra ist 18 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Dorian. Alexandra, dein Thema? Neuanfang. Neuanfang? Ja. Mit 18 Jahren? Ja, ich habe eine schlechte Kindheit hinter mir. Mhm. Erzähl mal von deiner Kindheit. Warum war die schlecht? Ja, also bis zum 16. Lebensjahr war meine Kindheit ein Traum. Ich hatte alles, was ich wollte. Ein Traum? Ja. Mhm. Ich habe in einem schönen Ort gewohnt, hatte glückliche Eltern und ja. Bist du deinem 6. oder 16.? 16. Mhm. Ja. Ja, mein 16. Lebensjahr kam dann irgendwann mal mein Vater zu mir und meinte, wir trennen uns. Ja, gut, dachte ich mir, kann man gut mit leben. Mhm. Ja, und dann eine Woche später sagt er mir, ich bin nicht dein Vater. Ach. Ja, und da war ich sehr geknickt. Also Moment, er hat gesagt, wir trennen uns, das heißt deine Mutter und dein Vater wollten sich trennen zu der Zeit. Das war der erste Schlag. Und der zweite Schlag war, dass er gesagt hat, ich bin gar nicht dein Vater. Genau. Wer ist denn dein Vater? Ja, mein Vater kenne ich nicht. Mein Vater weiß auch nicht, dass es mich gibt. Mein Vater wohnt im anderen Land. Mhm. Im Jordanien. Wie bist du denn entstanden? Hat deine Mutter dir das erzählt? Ja, in Dortmund hat meine Mutter früher gewohnt. Mhm. Und er hat da Maschinenbau studiert. Mhm. Ja, das war ein Unfall, wie sie mir später sagte. Mhm. Der das ganze Leben für mich geändert und hat mir ab dem 16. Lebensjahr deftig die Schuld dafür gegeben. Du bist schuld, dass ich kein Abitur machen konnte an der Abendschule. Die Mutter hat das zu dir gesagt? Ab dem 16. Lebensjahr? Ja. Aber warum denn erst ab dem 16. Lebensjahr? Ja, weil ich ja vorher nicht wusste, dass Theo... Ich meine, aber sie wusste doch vorher, dass du nicht... Ja, aber wieso gerade denn ab dem 16. Lebensjahr? Ja, weil ich es dann wusste und dann konnte sie den Frust rauslassen. Mhm. Mhm. Und dann ist meine Mutter in die Kur gefahren, hat jemand Neues kennengelernt. Mhm. Und mit diesem Mann bin ich super klar gekommen. Mit meiner Mutter hatte ich ab dem 16. Lebensjahr noch ein schlechteres Verhältnis, als ich sowieso schon hatte. Mhm. Was ist denn mit deinem Vater, der dein Vater nicht ist, bei dem du aber aufgewachsen bist? Hattest du dann mit dem noch Kontakt? Ja, mit dem habe ich sehr guten Kontakt, da komme ich gleich zu. Mhm. Ja, und dann hatte sie, wie gesagt, diesen Neuen kennengelernt und der nahm mich zum Beispiel, wenn er mal zu uns kam, in den Arm und fragte, wie es mir geht und so. Der war immer für mich da und auch richtig nett. Mhm. Und dann kam irgendwann mal er zu mir und meinte so, hey, was hältst du davon, zu mir zu ziehen? In eine andere Stadt, weiter weg. Mhm. Ja, und dann notgedrungen, obwohl ich meine ganzen Freunde ja in einem anderen Ort hatte, ja, ist okay. Ja, und dann wurde er aber zunehmend komischer und immer komischer. Also du bist dann zu dem neuen Freund deiner Mutter gezogen? Ja, dann sind sie im Sommer nach Amerika gefahren, in Urlaub mit mir und noch ein paar Verwandten. Mhm. Deine Mutter auch? Ja, da haben die beiden geheiratet. Und ab diesem Tag X ging es mit diesem neuen Mann absolut mit mir bergab. Er hat mich beschimpft, beleidigt, wollte mich erziehen und. Hat mir Verbote gegeben, was ich im Haus darf, was nicht. Ich gehörte zum einen Teil zu der Familie hinzu, zum anderen Teil aber dann doch wieder nicht. Mhm. Es war bei meiner Mutter bis jetzt schon immer das Thema Schule. Bin ich gut in der Schule, kriege ich Liebe von ihr, bin ich schlecht in der Schule. Mhm. Prügel habe ich nie bekommen, muss ich dazu sagen, aber seelische Belastung, ne? Hat zwar nicht mit mir gesprochen oder. Nun frage ich mich natürlich... Warum macht ein 16- oder dann vielleicht 17-jähriges Mädchen sowas überhaupt mit? Du hättest doch sagen können. Weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst. Ich habe zwar eine Oma, die super nett ist, aber die durfte nichts wissen. Ich durfte meiner Oma nie was sagen. Hast du denn dein Herz deinem Vater, bei dem du aufgewachsen bist, ausgeschüttet? Auch nicht immer, weil ich Angst hatte, ja, ihn zu belasten, weil er ja frisch von meiner Mutter getrennt war und er kam auch sehr schwer drüber weg. Ist denn der neue Freund oder Mann dann deiner Mutter zudringlich auch geworden dir gegenüber? Nein, absolut nicht. Mhm. Und wenn meine Mutter eine Woche weg war, war sie ab und zu mal wegen der Arbeit, dann konnte ich mit dem Mann super klarkommen. Mhm. Das war der total nett zu mir, aber wehe, meine Mutter war da. Mhm. So, jetzt hast du vorhin gesagt, Neuanfang. Was ist denn jetzt passiert? Ja, dann bin ich jetzt vor 8 Wochen ausgezogen, meine Sachen gepackt, an einem Tag bin nach Ruckzuck aus, innerhalb von 8 Stunden meine ganzen Klamotten gepackt. Bin zu meinem Stiefvater gezogen, hab gesagt, huhu, hier bin ich, und er hat mich aufgenommen. Und nun ist alles in Butter? Ja, ich habe einen Freund, der ist auch 14 Jahre älter. Ja, und bleiben wir beim Thema, ja genau. Und mit dem habe ich mir jetzt eine Wohnung genommen, da ziehe ich nächste Woche ein. Und es geht dir eigentlich im Moment ziemlich gut? Geht mir besser. Ja. Obwohl meine Mutter zu mir gesagt hat, Alexandra, jetzt ist es mir egal, wenn du mit dem Gesicht in der Pfütze liegst, dann liegst du mit dem Gesicht in der Pfütze, ich helfe dir nicht. Das sagt deine Mutter zu dir? Das hat meine Mutter mir gesagt. Das ist aber sehr traurig. Meine Mutter hat mir auch gesagt, dass sie mich nicht finanziell unterstützt. Alexandra, wenn deine Mutter so eine Aggression gegen dich hat, weil du offensichtlich ihr Leben kaputt gemacht hast oder ihre Lebensplanung damals, wundert es mich, dass es ihr so perfekt gelungen ist, dieses 16 Jahre vor dir zu verheimlichen? Oder hast du vielleicht doch als Kind irgendetwas mitbekommen, wenn du so im Nachhinein drüber nachdenkst? Klar, habe ich es bemerkt, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Wie gesagt, dieser Druck, also wenn ich jetzt mit meinem Stiefvater so im Nachhinein darüber rede, mir ist klar, dass meine Mutter mich nie geliebt hat. Nie. Weihnachten wurde immer auf fröhliche Familie gespielt, schon immer. Aber umso schöner, umso besser, dass du jetzt den Dreh gekriegt hast, über deinen Stiefvater, mit dem du offensichtlich ein gutes Verhältnis hast. Ja, klar, super. Sei froh, dass du den hast. Bin ich auch. Und wenn du jetzt eine eigene Wohnung mit deinem Freund aufmachst und einrichtest, ist es ja schön, das ist ja gut. Das ist wirklich ein Neuanfang. Ja, nur es geht so weit, dass meine Mutter meint, sie würde mich gern besuchen mit dem Neuen. Mit dem Neuen, der kommt bei mir in die Wohnung nicht rein. Also will meine Mutter mich auch nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, wenn die Mutter zu dir sagt, du kannst in der Pfütze liegen, ich helfe dir nicht, dann brauchst du dich auch nicht besuchen kommen, finde ich. Das ist sehr belastend teilweise. Ich habe immer gedacht, ich hänge nicht an ihr. Aber jetzt, wo ich doch so ein paar Tage von ihr schon getrennt lebe, ich probiere einfach ab und zu mal anzurufen, dann wird sie so ausfallen am Telefon. Da denke ich immer nur, komm, es ist besser, wenn ich jetzt aufgehe. Vielleicht ist es wirklich bei euch besser im Moment, wenn ihr eine Weile auf Distanz geht und vielleicht nach 1-2 Jahren oder wie viel Zeit auch vergehen mag, dann euch in irgendeiner Weise neu annähert. Ja. Ich gratuliere zum Neuanfang. Danke. Und wünsche alles Gute. Ja. Für das neue Leben. Alles klar. Ist noch eine Autogrammkarte? Ja, aber dann musst du auflegen und wir rufen dich nochmal an wegen der Adresse. Alles klar. Tschüss, Alexandra. Okay. Tschüss. Tschüss. So, wen haben wir jetzt? Martin. Martin ist 26 Jahre alt. Grüße dich. Hallo Martin. Hallo Domian. Ja. Und zwar, mein Thema. Das ist nicht sehr erfreulich. Und zwar war ich vor 3 Wochen auf einer Fete gewesen vom Freund. Mhm. Und da habe ich ein Mädchen kennengelernt und die mir sagte, dass sie 20 ist. Und wir kamen an dem Abend dann auch zusammen. Also es ging eigentlich ganz schnell. Und später hat sich herausgestellt, also besser gesagt gestern hat sich herausgestellt, dass sie erst 15 ist. Ich habe dann auch sofort mit ihr Schluss gemacht. Mhm. Und heute, also Mittwoch, rief mich der Vater von ihr an und hat mich gefragt, ob ich mal... Genau, also meinen Namen gefragt, ob ich der und der bin und dann habe ich ihm gesagt, ja. Und er hatte mich gefragt, ob ich mit ihr zusammen war. Dann habe ich gesagt, ja. Mhm. Ja, und auf jeden Fall, und dann hat er mich gefragt, ob ich mit ihr geschlafen hätte. Dann habe ich gesagt, nein. Sie hatte mir aber vorher schon mal gesagt, dass sie mit einem Jungen geschlafen hat. Und der Vater hat gesagt, dass er jetzt mit ihr zum Frauenarzt gehen wollte und wenn festgestellt ist, dass sie keine Jungfrau mehr ist, dann wollte er mich anzeigen wegen Verführung Minderjähriger. Naja, so einfach geht das ja alles auch nicht. Also du hast mit dem Mädchen nicht geschlafen? Ich habe nicht mit ihr geschlafen. Also mhm. wir haben zwar Petting miteinander gehabt, aber wir haben nicht miteinander geschlafen. Und und sie hat dir gesagt, dass sie 20 Jahre alt ist und so objektiv gesehen könnte sie als 20-Jährige durchgehen. Ist sie schon so entwickelt? Ja, also wann? Das ist ja heutzutage wann? Also wenn man durch die Stadt geht und manche Mädchen sieht, also wirklich, sehen wirklich älter aus. Mhm. Also würde ich mich in der Stelle jetzt erstmal gar nicht so groß beängstigen. Da ist nur auch sehr viel Bluff hinter und so einfach ist die Sache nur auch nicht zu bewerkstelligen. Mhm. Zumal das Mädchen muss ja auch irgendwas sagen. Was sagt das Mädchen denn zu der Sache, weißt du das? Nee, also ich habe jetzt, also der Vater muss von Bekannten jetzt, was weiß ich, die Telefonnummer von mir von mir bekommen haben. Mhm. Dann hatte der mich dann angerufen heute und der hatte mich dann gefragt, so. Die Sachen, ja, und auf jeden Fall. Aber du weißt gar nicht, was das Mädchen ihm erzählt hat, weißt du nicht? Nee, ich war ja auch noch nie bei ihm bei ihr zu Hause. Mhm. Du sagst, das lief jetzt 3 Wochen. Wie lief das denn in den 3 Wochen? Wie oft habt ihr euch gesehen? Ja, wir haben, eigentlich täglich haben wir uns gesehen. Bei dir dann, oder wo? Ja, ja, klar, sie kam zu mir. Ich habe eine eigene Wohnung und sie kam zu mir. Mhm. Wie kam das jetzt raus, dass du herausbekommen hast, dass sie 15 ist? Hat sie dir das gesagt? Sie hat mir das habe ich von Bekannten erfahren. Mhm. Von meinem besten Freund praktisch habe ich das erfahren. Er hat gesagt, pass mal auf, Junge. Und so, was hat die denn erzählt? Da habe ich gesagt, ja, dass sie 20 ist. Mhm. Und dann meinte sie, ja, vergiss es, mach ganz schnell Feierabend, mit der bin ich erst 15. Und da hast du dann gleich radikal gesagt, Schluss, ich will nicht mehr. Nee, ich habe zu ihr gesagt, pass mal auf, ich habe mich heute mit meinem Kollegen unterhalten und der hat zu mir gesagt, du bist 15 und dann hat es dann zum Schluss auch zugegeben und fing dann an zu weinen. Weil sie gefragt habe, warum sie mich angelogen hat, dann hat sie mir gesagt, ja, sie hätte Angst gehabt, dass ich Nein gesagt hätte. Mm-hmm. Und da habe ich zu ihr gesagt, bist du wahnsinnig, du bringst mich in Teufels Küche, weil ich bin 11 Jahre älter. Gut, aber dann hast du gesagt, somit möchte ich nicht mehr mit dir zusammen sein. Ja, ich habe zu ihr gesagt, das ist Schluss, wir können gute Freunde bleiben, aber Beziehung, nein. Mm-hmm. Also, nochmal Martin, mach dir da mal keine großen Sorgen. Ich glaube, da ist auch jetzt sehr viel Säbelrasseln im Spiel. Vor allen Dingen dir ist ja auch nichts vorzuwerfen und du sagst ja selbst, dass nichts passiert ist. Nee, da ist absolut nichts passiert, nur weil sie mir gesagt hat, sie hätte schon mal mit einem Jungen geschlafen, wenn der Vater jetzt mit ihr zum Frauenarzt geht und der Frauenarzt sagt, dass sie keine Jungfrau mehr ist, dann ich glaube mal nicht, dass die, meine Ex-Freundin zu ihren Eltern gegangen ist und hat gesagt, mal zu, ich habe mit einem Jungen geschlafen. Das meine ich. Und nicht, dass der jetzt da auf Deutsch gesagt zur Polizei kommt und mich anzeigt wegen Verführung Minderjährige. Mhm. Das wird ja heutzutage nicht mehr hart. Natürlich, aber letztendlich, wer will dir, man kann dir nichts nachweisen, du hast es ja wirklich auch nicht getan, wenn ich glaube dir jetzt mal, selbst wenn sie nicht mehr Jungfrau ist, dann ist es halt auf irgendeiner anderen, irgendwie anders passiert. Mhm. Und dann weiß man immer noch nicht, ob es auch mit Einwilligung des Mädchens geschehen ist. Das ist ja so eine rechtliche, eher auch diffusere Zone zwischen 14 und 16. Selbst wenn sie nicht mehr Jungfrau ist und mit einem Jungen geschlafen hat, wenn sie das auch gerne gemacht hat und mitgemacht hat, ist das ja noch wieder eine andere Sache, als wenn man das Mädchen dazu gezogen hätte. Also ich würde da gar nicht so groß mehr was machen und mich aufregen, sondern gar nichts mehr, Distanz, keine Anrufe und erstmal abwarten. Ja, also jetzt im Moment wird sowieso keinen Kontakt mit, also will ich sowieso keinen Kontakt mit. sollte irgendetwas wirklich sehr Seltsames da noch passieren, dann natürlich sofort einen Anwalt nehmen, guten Anwalt. Nicht versuchen, da alleine irgendetwas gerade rücken zu wollen. Mhm. Ja, ich habe versucht, mit dem Vater zu reden, im Ruhigen, aber ließ nicht im Ruhigen mit sich reden. Ne? Deswegen, also, ja. Ich habe auch hier, was weiß ich, also ich habe die Bücher von dir beide und da habe ich jetzt mal, die kenne ich zwar so gut wie auswendig, und aber da habe ich trotzdem noch mal geguckt, ob da irgendwie was ist. So eine Art Thema, so ein ähnliches Thema, aber da habe ich leider nichts gefunden. Wie, also Bücher von ihr? Von dir, dass du mit Hella... Ach so, ja, das, ja. Mhm. Und das andere, das extreme Leben. Nee, da sind echt so viel haben beide. Also Ruhe bewahren und erstmal gar nichts machen, und ich vermute fast, dass die Sache sich dann auch im Sande verlaufen wird. Mhm. Alles Gute. Okay, alles klar. Lieber, tschüss. Und mach weiter mit deiner Sendung, die ist auch rein. Ne? Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. Jetzt haben wir 1.42 Uhr und 45 Sekunden und jetzt machen wir eine Pause. Uhr 44 und 9 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute mit den freien Themen. Freie Themen heißt, dass ihr ganz einfach hier bei mir anrufen könnt, wenn ihr mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer. Morgen haben wir wieder eine Themensendung und das Thema morgen unserer Sendung heißt ungelöste Verbrechen. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, wenn ihr vielleicht sogar involviert seid in ein solches ungelöstes Verbrechen, dann könnt ihr gerne morgen anrufen, schon ab 0 Uhr. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen immer geschaltet, unter dieser bekannten Nummer hier, 0800 567 8111. Heute aber freie Themenauswahl, ihr wählt aus, ihr seid die Themenvorgeber heute Nacht. Die Faxnummer sage ich nochmal, 0800 567 8110. Beides ist kostenfrei und jetzt kommt Gabi und Gabi ist 30 Jahre alt, morgen. Ja, hallo. Hallo Gabi. Ich habe ein Problem und ich brauche einen Rat. Ja. Und zwar geht es darum, ich bin also verheiratet, habe zwei Kinder und habe also tierische Angst vor meinem Mann. Seit wann bist du verheiratet? Seit 4 Jahren. Mhm. Warum hast du Angst? Weil er mich schlägt. Seit wann schlägt er dich? Ja, also das ist nicht ständig, sondern hin und wieder. Seit wann? Seit wie vielen Jahren? Ja, es hat vor 2 Jahren angefangen. Und in welchen Situationen schlägt er dich? Ja, manchmal... aus Situationen heraus, die kann man nicht beschreiben. Wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ich hätte ein Verhältnis und ich leugne das, weil es ja auch nicht stimmt, weil ich lasse mir nichts andichten, dann meint er, er müsste sagen, dass es halt doch so ist, und wenn ich dann immer weiter dagegen rede, dann knallt es. Ne? Mhm. Ist er dann betrunken, wenn er das macht? Gar nicht, nee. Ja. Nee. Also es sind immer so irgendwie so blöde Streitereien. Beispielsweise, wenn er dir etwas unterstellt und du es aber abstreitest, und dann kriegst du eine gescheuert. Oder wie genau schlägt er dich denn? Ja. Was genau macht er? Ja, also das letzte Mal hatte ich also das Jochbein angebrochen, das Nasenbein gebrochen, blaue Augen. Und das war nicht so schön, ne? Mhm. Jetzt habe ich dann die Initiative ergriffen und mir eine Wohnung gesucht. Mhm. Und ich will halt hier raus, ne? Mhm. Ja. Das kann ich halt nur in der Nacht- und Nebelaktion machen, ne? Mhm. Weil wenn er da ist, kann ich nicht gehen, ne? Dann schlägt er mich reif, ne? Also, schlägt er dich übrigens auch vor den Kindern? Nee, das nicht. Das nicht, ne? Du willst die Kinder mitnehmen? Ja. Mhm. Hast du denn eine Wohnung? Bist du jetzt fündig geworden schon? Ja, sicher. Du hast eine. Mhm. Und wartest jetzt nur noch auf den Moment, wo du abhauen kannst? Ja, ich kann halt Nacht abhauen. Mhm. Wann hast du es denn vorzumachen? Tja, der ist gleich weg und dann werde ich alles machen. Fertig machen und dann bin ich weg. Du wirst heute Nacht abhauen? Ja. Mhm. Hast du deine Sachen soweit vorbereitet? Ja. Mhm. Ist die Wohnung... Nein, das will ich jetzt nicht fragen, falls er vielleicht doch... Kann es sein, dass er uns zuhört? Nee. Nein. Das nicht. Ist die Wohnung in der Nähe von eurer Wohnung? Nein. Nein. Bist du denn sicher, dass er dich erstmal nicht findet da? Ich hoffe es. Mhm. Es ist weit weg. Wie alt sind deine Kinder? Also 4 und der Kleine wird ein Jahr. Mhm. Der Vierjährigen muss es dann ja vielleicht auch schon erklären, ne? Was? Ja, aber ich habe mir nichts gesagt. Mhm. Mein Gott, was ist denn das für ein Gefühl für dich, wenn du jetzt quasi vor der Flucht, ne? Es ist ja eine Flucht, jetzt ein paar Minuten oder eine Stunde vor der Flucht stehst. Angst. Völlig Angst. Mhm. Weil ich habe einen Bekannten, von dem ist die Wohnung. Mhm. Und ich fahre ins Ungewisse. Mhm. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Mhm. Aber du wohnst erstmal alleine in der Wohnung. Ja, mhm. Ich bleibe auch alleine. Mhm. Wie sieht das finanziell aus? Kannst du euch denn erstmal durchbringen? Ja, erstmal ja. Mhm. Wie denkst du dir denn die Zukunft? Irgendwann wird es ja wahrscheinlich einen Kontakt wieder geben zu deinem Mann. Von meiner Seite aus nicht. Mhm. Mhm. Ich habe ihm mal so einen Brief geschrieben und ihm alles erklärt. Mhm. Und anders geht's nicht. Mhm. Ich habe nur tierische Angst. Also erstmal muss ich dir sagen, Gabi, dass es ein ganz mutiger Schritt ist, den du da vollziehst. Ich habe schon so oft hier mit Frauen gesprochen, die viele, viele Jahre fast misshandelt worden sind von ihren Männern und diesen Schritt sich nicht gewagt haben zu gehen. Du gehst ihn, du hast die Energie, das auch organisiert zu haben. Du hast die Wohnung organisiert und alles irgendwie vorbereitet. Ja, sicher, aber... Erstmal Respekt. Erstmal finde ich das sehr richtig und gut, was du machst. Ich verstehe natürlich auch deine Sorgen und Ängste. Das ist jetzt wirklich eine Reise ins Ungewisse, ne, was du da vorhast. Ja. Sind denn irgendwelche Leute eingeweiht? Verwandte, deine Eltern? Kein. Niemand? Nein. Gibt es denn noch Eltern? Ja. Und wie willst du dich denen gegenüber verhalten? Ich weiß es nicht. Ich traue mich denen das nicht zu sagen. Glauben deine Eltern dir denn? Ich weiß nicht. Hast du denen das noch nie erzählt? Nee. Warum nicht? Weil ich Angst habe. Angst, deinen Eltern von diesem Leid zu erzählen? Ja. Warum? Vor was hast du Angst? Ich weiß es nicht, aber ich war schon mal verheiratet und habe dadurch meine älteste Tochter verloren. Und die wohnt also nicht bei mir. Ich habe also insgesamt 3 Kinder. Du meinst, deine Eltern machen dir Vorwürfe, dass du vielleicht dann doch schuld seist? Ja. Hm. Was natürlich völliger Blödsinn ist bei der Sachlage, die du geschildert hast. Sag mal, Gabi, wohnst du in einer großen Stadt? Nein. Nein. Mhm. Weil ich gerade überlege, dass du musst irgendwie ein bisschen Unterstützung und Hilfe finden. Ja. Ich dachte jetzt gerade an ein Frauentelefon in einem Frauenhaus. Nicht, dass du da hingehst, aber dass du auf jeden Fall da mit Leuten Kontakt mal aufnimmst, die dir einfach ein bisschen helfen, auch so den Alltag jetzt zu organisieren. Ja, die dir Tipps geben, wie du dich jetzt weiter verhalten sollst. Klar, sicher werde ich auch tun. Ja, da möchte ich dir gerne auch unsere Hilfe anbieten. Mhm. Du weißt ja, dass ich immer einen Psychologen oder eine Psychologin hier im Hintergrund mit habe. Das ist heute die Elke und die Elke ist auch frei. Und ich möchte das unbedingt, dass du gleich nach unserem Gespräch, jetzt in ein paar Minuten, nochmal mit der Elke sprichst, damit sie dir noch ein paar gute Tipps geben kann oder Anlaufstellen, Telefonnummern. Ja, gerne. Du bist nicht berufstätig? Nee. Mhm. Wie stellst du dir denn jetzt dieses neue Leben vor? Du sitzt dann ganz allein in dieser neuen Wohnung. Es gibt nur diesen einen Bekannten, der da eingeweiht ist. Erstmal möchte ich zur Ruhe kommen, weil ich bin also auch nicht ganz fit. Also ich habe auch Magersucht und bin also nicht gerade die Fitteste im Augenblick. Und muss halt erstmal zur Ruhe kommen. Mhm. Verständlich, auch mit, ja. Auch mit den Kindern. Ja. Und mehr will ich im Augenblick gar nicht. Mhm. Nur meine Ruhe. Mhm. Und ohne Angst leben. Mhm. Und abends schlafen oder mich einfach mal hinlegen und schlafen, wann ich will. Mhm. Ohne Angst zu haben, dass hat dich einen Aufreger. Mhm. Du hast aus Angst natürlich wahrscheinlich auch noch nie darüber nachgedacht, ihn anzuzeigen, ne? Mhm. Mhm. Oder dich an Behörden zu wenden, das war immer mit Angst verbunden. Ja, klar. Mhm. Nein, ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar, dass du erstmal sagst, ich will erstmal meine Ruhe haben, erstmal zu mir kommen. Und wenn du das vielleicht noch kombinierst mit ein paar Gesprächen von Selbsthilfegruppen oder Frauenhäusern, das fände ich schon mal ganz gut. Mhm. Ne, damit du musst ja auch ein bisschen reden und dir die Seele auch ein bisschen freischaufeln. Ja. Sicherlich ist das auch ein Grund, warum du angerufen hast ja heute Abend. Ja. Und wir können ja nur ein paar Minuten hier miteinander reden. Und ich fände es halt gut, wenn du einen festen Ansprechpartner hättest, wo du jede Woche mal hingehen kannst, wo du weißt, da kann ich anrufen. Da ist, wenn ich Angst habe, wenn ich nicht weiter weiß, da ist jemand, der hilft mir. Ja. Sag mir doch noch eins, Gabi. Ich begreife das ja nie, wie so etwas kommen kann. War das damals eine Liebesheirat, als ihr geheiratet habt? Von meiner Seite aus, ja. Und wie kam dann dieser Umschwung nach 2 Jahren? Kannst du dir das erklären? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. War das so, dass du diesen Menschen dann plötzlich nicht wiedererkannt hast? Ja. Der hat sich echt gedreht, also hätte ich nie gedacht. Und wie lange wart ihr vorher zusammen, bevor ihr geheiratet habt? 2,5 Jahre. Auch 2,5 Jahre. Und das ist alles gut gelaufen? Ja. Und die beiden Kinder sind auch Wunschkinder? Von meiner Seite aus, ja, sagen wir nicht. Der kümmert sich nicht um die Kinder. Überhaupt nicht. Also Gabi, nochmal Respekt, dass du das machst. Und ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du da durch diese schwere Zeit jetzt erstmal wie auch immer durchkommst. Und wir können dir ein ganz klein bisschen Hilfe anbieten, nämlich indem wir da vielleicht den einen oder anderen Kontakt machen. Mehr können wir nicht tun. Aber ich sage dir meine allerbesten Wünsche und meine allerliebsten und innigsten Glückwünsche für dich, dass es vorangeht. Danke dir. Leg mal auf und die Elke ruft dich sofort an. Alles klar, danke. Alles Gute, tschüss. Ja. Benjamin, 22 Jahre alt. Hallo. Ja, ich bin da. Domian, also ich habe das Problem, dass ich schüchtern bin, auch jetzt mit Frauen anzusprechen. Mhm. Und mich sprechen aber meistens immer Männer an, obwohl ich nicht auf Männer stehe. Wo sprechen dich denn Männer an? In welchen Situationen? Ja, ist eigentlich ganz, ja, also auf der Straße oder, also das ist dann meistens nachts irgendwo, also, oder mir ist auch schon passiert, dass das eine U-Bahn passiert ist. Mhm. Also. Und wie sprechen die dich dann, was sagen die zu dir? Ja, ob ich nicht Lust hätte oder, also, das kommt zwar jetzt nicht jeden Tag vor, aber es ist schon öfters vorgekommen. Sind das ältere Männer, die dich ansprechen? Ja, also es kam auch schon mal vor, dass sich irgendjemand mal sich in mich verliebt hat. Das war schon etwas jüngerer. Der hat sich dann aber sich nicht an mich dran getraut. Das kam dann eben ein anderer und hat mir das mal gesagt. Also du wirst von Männern angebaggert. Du bestehst nicht auf Männer und würdest viel lieber mit einer Frau irgendwie was machen. Ja. Du bist 22 Jahre alt und hattest noch kein Mädel bisher. Ja, also ich hatte schon mal, aber das liegt ja schon wirklich lange her. Also ja, wann war denn das? Ja, also jetzt war es ungefähr die Zeit meiner Kunst, also ich war schon 93 oder so. 93? Also, da warst du ja dann schon grenzt, da warst du 14, 15. Ja, oder? Ja. Also das war nur so eine Liebelei irgendwas. Also da hatte ich so mal so eine Freundin mal gehabt. Mhm. Also da war dann so ein Zungenkuss, aber mehr auch nicht. So, und seitdem bist du eigentlich alleine und auf der Suche nach einem Mädchen? Ja. Also, was machst denn du? Wie lebst du? Also hast du einen Job? Fangen wir mal so an. Zurzeit nicht. Also ich hatte zwar, also ich habe auch vom Arbeitsamt so Schulen besucht und hatte mal als Ladendetektiv gearbeitet. Als Ladendetektiv? Ja. Also das war aber dann wirklich nur für eine kurze Weile. Also wohnst du alleine in einer Wohnung oder mit Leuten? Ja, alleine. Schon ganz alleine. Hast du einen Freundeskreis oder hängst du eigentlich viel dann auch alleine rum? Unterschiedlich. Also ich habe zwar so ein paar Kumpels, also wo ich ab und zu auch mal bin. Mhm. Also. Aber eigentlich viel alleine. Ja, also. Gehst du denn in Diskotheken auch aus? Also ich bin kein Disco-Typ so in der Hinsicht. Nehmen wir mal an, den nächsten Samstag. Was planst du nächsten Samstag oder Freitagabend zu machen? Ja, also ich gehe meistens, also so eine City-Station hier in Wilmersdorf, das ist von der Stadtmission. Mhm. Da kriege ich immer auch billig was zu essen und dann gehe ich eigentlich auch mal den Kudamm oder so runter. Also ja, aber so schnell am Kudamm schwirren einem die Mädels auch nicht gerade in den Armen, ne? Ja. Weißt du was, ich glaube ja immer, Benjamin, wenn man so auf Suche ist nach Leuten, muss man sich eben auch unter Leute begeben. Aber nicht einfach sinnlos auf der Straße rumlaufen, sondern vielleicht dahin gehen, wo sich Menschen auch ansammeln. Und wo sammeln sich Menschen an? Vielleicht in Vereinen oder in irgendwelchen Hobbygruppen. Oder es gibt ja hunderttausende von Dingen, wo Menschen sich zusammentun, um gemeinsam etwas zu machen. Sei es der Chor, sei es der Sportverein, sei es irgendwie im Internetcafé irgendeine Gruppe, die Sachen macht. Hast du da mal drüber nachgedacht, dass du vielleicht da irgendwo hingehst? Ja, also ich habe ja ein Hobby. Nämlich? Bloß das ist das Problem. Also es gibt viele, die nicht darauf stehen. Also ich sammle alles, was mit Polizei zu tun hat, also von Uniform, Mützen. Hast du denn da schon mal, ja, gibt es bestimmt viele andere Leute auch, die das tun. Hast du da schon mal versucht, Kontakte zu knüpfen mit anderen? Ja, also ich gehe ja zu Sammlerbörsen hier in Berlin. Mhm. Also die ja zweimal im Jahr stattfinden. Mhm. Und gut, wenn das noch nicht so richtig funkt, dann muss man sich noch irgendwas anderes ausdenken. Da, wo man regelmäßig vielleicht auch hingehen kann, so einmal in die Woche. Wie sieht es denn mit Sport aus? Interessiert dich irgendeine Sportart? Ja, also ich habe vor, mich also jetzt auch irgendwie mit Laufen was zu machen. Mhm. Also weil ich bin zwar jetzt auch ein bisschen übergewichtig, kommt auch dazu, also ich bin aber ziemlich groß. Also mit fast 2 Meter, also 1,94 aber so 30 Kilo habe ich leider auch zu viel. Mhm. Vielleicht gibt es eine Gruppe auch von Übergewichtigen, so eine Selbsthilfegruppe, wo du hingehen könntest. Du bist in der grandiosesten Stadt neben Köln, die es in Deutschland gibt, nämlich Berlin. Da kann einfach nicht wahr sein, dass du da alleine bist und niemand findest Benjamin. Es gibt so viele Stadtmagazine in Berlin. Blätter doch einfach mal durch, was dich da interessiert. Ja, auch hinten diese Kontaktanzeigen, kennst du ja wahrscheinlich. Also es ist mir auch schon passiert, dass eben welche gesagt haben, also ich habe ein zu gutes Verhältnis zur Polizei oder eben werde dann eben auch angemacht, also Benjamin, so. Ja, Benjamin, jetzt müssen wir Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Mein Tipp nochmal, geh dahin, wo viele Leute sind, such dir was aus und tritt dich selbst ein bisschen in den Hintern, damit da ein bisschen mehr Schwung reinkommt. Alles Gute, schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. In der Technik war Leo Scholten. Unser Thema morgen heißt, wie ich es gerade schon gesagt habe, ungelöste Verbrechen. Wenn ihr mir davon erzählen könnt, wenn ihr vielleicht sogar verstrickt seid in ungelöste Verbrechen, das ist morgen unser Thema. Wir sind pünktlich morgen im Fernsehen und im Radio. 1 Uhr, Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Thema bei Domian, ungelöste Verbrechen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen.